Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Sie haben eine grünlich-ledrige Haut, einen viel zu großen Kopf und große, schräg gestellte Augen. Ihr Aussehen erinnert an eine Mischung aus erwachsenem Mensch, Echsenwesen und Baby. Außerirdische, Aliens, Marsmännchen, die immer mal wieder gewollt oder ungewollt mit ihrem UFO bei uns landen und sogar schon Sex mit normalen Erdenbewohnern gehabt haben. Oder zumindest gehabt haben sollen. Initiate Radar. Den ersten Sex hatte der Amerikaner David Huggins mit einer Außerirdischen. Es geschah 1961. Huggins war 17 und lief durch den Wald. Da erschien eine Marsfrau und verführte ihn. Und der Vorfall wiederholte sich. Huggins erzählt lakonisch, wie er später viele, viele kleine Außerirdische mit ihr gezeugt habe. Und er ist kein Einzelfall. Weltweit glauben Millionen Menschen, dass sie Außerirdischen begegnet seien. Eine amerikanische Statistik nannte 1992 eine Zahl von fast 4 Millionen Amerikanern, die Angaben von Aliens entführt worden zu sein. Huggins hatte Glück. Er gehört zu den wenigen, die eine Begegnung der angenehmen Art erlebten. Die meisten anderen machten schlimme Erfahrungen. Charles Hickson zum Beispiel. Er war gerade beim Fischen, als die Marsmenschen kamen. 3 echsenartige Wesen, ledrig und grau und mit Zangen statt Händen, erschienen aus dem Nichts, packten ihn und brachten ihn in ein Raumschiff, wo er und sein junger Freund Parker von einem riesigen Auge untersucht wurden. Danach fanden sie sich plötzlich am Flussufer wieder und Hickson brauchte erstmal einen Schnaps, um sich von dem Erlebnis zu erholen. Der Ursprung des Marsmännchen-Glaubens geht nicht etwa auf die irre Fantasie eines Neurotikers zurück, er liegt vielmehr in der Wissenschaft begründet. Der italienische Astronom Giovanni Schiaparelli entdeckte 1877 schnurgerade Linien auf dem Mars. Sie verbanden große Flecken miteinander, die als Meere definiert wurden. Schiaparelli folgerte, dass dort Marsmännchenhand gewirkt haben müsse. Die Linien seien Kanäle, über die Wasser in entfernte Regionen geleitet wurde. Damit schien zweierlei bewiesen. Erstens, dass es intelligente Wesen auf dem Mars gibt und zweitens, dass dort eine Dürrekatastrophe herrscht. Eine jahreszeitliche Verfärbung der Kanäle unterstützte diese Annahme noch. Der Zeitgeist hat das Seinige dazu. Die fiktionalen, aber wissenschaftlich gut unterfütterten Romane von Jules Verne standen ohnehin hoch im Kurs. Verne schickte seine Helden unter das Meer, zum Mittelpunkt der Erde und auf den Mond. Und aufgrund einer sich rasch entwickelnden Forschung schien all das auch bald möglich zu sein. Der Wissenschaftsglaube des anbrechenden 20. Jahrhunderts kreierte ein Zauberland voll greifbar naher Fiktionen. Wesen auf dem Mars? Na klar! Und wenn etwas so spannend klingt, bedarf es gar nicht allzu vieler Beweise. Das aufkommende technische Zeitalter glaubte fest an Marsmännchen. Ein regelrechter Mars-Hype entstand. Romane wurden geschrieben, in denen die Außerirdischen schrecklich wüteten oder aber den dummen Menschlein zur Hilfe eilten. Das erste grüne Marsmännchen mit Kopfantennen wurde gemalt. Der Zeichner Robinson Lee erschuf es im Auftrag des Cosmopolitan Magazine. Und er machte Schule. Das grüne Marsmännchen wurde sprichwörtlich. Wissenschaft und Kunst reichten sich die Hände und nährten den Glauben an Marsianer, die hochzivilisiert und technisiert, menschenähnlich und doch sehr fremd daherkamen. 1976 fotografierte die NASA-Sonde Viking zum ersten Mal den roten Planeten. Und siehe da, im Wüstensand zeichnete sich ein halb vergrabenes menschliches Antlitz ab, das Marsgesicht. Einige Forscher glauben bis heute, dass es künstlichen Ursprungs sein müsse. 2003 wurde der Mars-Rover Spirit auf dem Mars abgesetzt. Nach 6 Jahren sein Nachfolger Curiosity. Seitdem erhält die NASA gut aufgelöste Fotos. Und? Steine und Wüste. Wie erwartet. Mars is no fun. Mars, Mars. Ach ja? Mit ein wenig, nur ganz wenig Anstrengung, kann man da sehr wohl noch andere Dinge entdecken. Gestalten, Schädel, Nagetiere. Die Diskussion über eine marsianische Zivilisation ist nicht vorbei, im Gegenteil. Auf zahllosen Internetforen wird über geheimnisvolle Existenzen auf dem roten Planeten diskutiert. Eine Aufnahme der NASA zeigt mitten in der Wüste so etwas wie einen Menschen, eine weibliche Gestalt, die vage an die kleine Meerjungfrau von Kopenhagen erinnert. Oder ist es ein Bigfoot? Der stets gesuchte, nie gefundene Waldmensch der amerikanischen Bergwelt? Auf einem anderen Bild sieht man etwas verschwommen eine Frau. Das Haar offen, das lange Kleid wald, der Arm, die zarten Rundungen des Busens recht klar erkennbar. Huch, wie romantisch. Und hier ein Kaninchen. Und dort eine Krabbe, ein Löffel und mehrere Pyramidenspitzen, deren Körper im Sediment vergraben sein müssen. Die NASA schweigt. Aber verschwörungwitternde Fans wissen, dass solche Informationen ja gern unter den Tisch gekehrt werden. Das Schöne an solchen Rätseln ist, dass sie keine letzte Gewissheit erlauben. Und in der Tat ist Vorsicht geboten. Denn es sind nicht nur neurotische Ignoranten, die an Marsmenschen glauben. Karen Nicholson, Professorin für Wissenschaftsgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Es gibt drei Gruppen, die man unterscheiden kann. Vielleicht eine Gruppe, die wir unter Wissenschaftsskeptiker einordnen können. Das hängt zusammen mit der Suche nach UFOs, also nicht identifizierten Flugobjekten. Verschwörungstheorien dahinter, dass möglicherweise Regierungsinstanzen oder auch Universitäten das Wissen verschweigen, dass es eigentlich auf anderen Planeten, wie zum Beispiel auf dem Mars, Leben gibt. Und dort also Suche oder auch Theorien entwickeln, wie dieses Leben aussehen könnte. Eine zweite Gruppe, die vielleicht weniger daran glaubt, aber sich dieses Leben immer wieder vorstellt, das sind Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die eben Science-Fiction-Literatur entwerfen und das aber vor allen Dingen in Reaktion auf die Verhältnisse auf der Erde. Und die dritte Gruppe, das sind tatsächlich Astrophysiker, die in größerer Zahl davon überzeugt sind, und dafür spricht jede Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo im Weltraum, vermutlich nicht auf dem Mars, aber sicher auf irgendwelchen Exoplaneten, ebenso etwas wie Leben oder zumindest Intelligenz existiert. Einer, der davon überzeugt war, war der Astrophysiker Stephen Hawking. Er sagte, dass wir uns vor den Aliens fürchten müssten. Denn es sei abwegig zu glauben, dass die Erde der einzige von intelligenten Wesen bewohnte Planet im Universum sei. Und wenn es Marsmenschen gibt, dann kommen sie eines Tages. Und wenn sie kommen, dann wird es uns so ergehen wie den Eingeborenen Amerikas nach der Ankunft von Kolumbus. Und das war nicht so toll. Einmal bekam Amerika einen handfesten Vorgeschmack davon, wie es sich anfühlt, wenn die Marsmenschen kommen. 1938, die Nacht vor Halloween. Man hört Radio. Plötzlich eine Unterbrechung. Nachrichten. Gasexplosionen auf dem Mars. Kurz darauf eine erneute Unterbrechung. Riesiges leuchtendes Objekt über New Jersey abgestürzt. Ein Reporter von CBS ist vor Ort. Er kann kaum sprechen, stammelt nur. Großer Gott, etwas kriecht aus dem Schatten. Ein ledriges Wesen, groß wie ein Bär mit langen Tentakeln und das Gesicht erst. Der Journalist japst, die Zuhörer halten den Atem an. Gleich darauf ist von Giftgas die Rede. Plötzlich fällt an mehreren Orten das Licht aus. Die Hölle bricht los. Menschen setzen sich in ihre Autos und fliehen aus der Stadt. In einem New Yorker Stadtteil laufen 20 Familien auf die Straße, die Gesichter mit nassen Handtüchern bedeckt, um sich gegen den Gasangriff zu wehren. Ein Mann fragt die Polizei, um wie viel Uhr genau das Ende der Welt kommt. Das Telefonnetz bricht zusammen. Verkehrschaos, Schock, Hysterie. Es dauert, bis sich die Wellen der Aufregung legen. Es war ja nur ein Hörspiel. Der 23-jährige Orson Welles inszenierte es nach dem Roman »Krieg der Welten« von H.G. Wells und machte es zu gut. Wer die Ansage verpasst hatte, musste an das realistische Szenario glauben. Diese sensationelle neue Machart für Hörspiele wird verboten. Die Lust an der Angst ist immer groß. Alien und Co. lassen angenehm die Haare zu Berge stehen. Doch was Angst macht, hängt immer von den aktuellen Themen der Zeit ab. Bei der Science-Fiction-Literatur gibt es eine Gemeinsamkeit, dass sie gesehen werden kann, immer als ein Kommentar zur eigenen Gesellschaft oder eben auch der Probleme, die es gerade gibt. Wells, der sich mit dem britischen Imperium auseinandersetzt, der eine Welt evoziert, in der eine wilde, unzivilisierte Lebensform, eine andere Lebensform versklavt, was man sehr schnell lesen kann als eine Kritik am Kapitalismus Ende des 19. Jahrhunderts. Dort haben wir es sicher mit einer Angstprojektion zu tun. Es ist eine Dystopie. Der Mars macht seinem Namen alle Ehre und ist ein Kriegsplanet. Also es gibt eine Invasion von Marsmenschen auf die Erde. Es sind Träger von schlimmsten Fantasien der Menschen. Wir haben etwas später von Alexander Bogdanov einen Roman 1907, der heißt Der rote Stern. Dort wird der Mars zunächst einmal als der Ort des wahren Kommunismus geschildert. Ein Mensch wird dort auf den Mars als Gast transportiert, dort aufgenommen und erkennt aber sehr schnell, dass dort auf dem Mars ein ganz ähnliches Problem ist wie auf der Erde, dass es Ressourcenknappheit gibt und dann der Plan geschmiedet wird, möglicherweise die Erde als Ort von neuen Ressourcen eben auszubeuten und dann auch das Leben dort zu zerstören. Genau aus diesem Grund, so prophezeite es auch Stephen Hawking, würde die Menschheit in circa 100 Jahren die Erde verlassen müssen. What planet are you from, girl? And are there others like you there? Weniger wissenschaftlich, dafür umso massenwirksamer, waren die Romane des Tarzan-Erfinders Edgar Rice Burroughs. Seine Mars-Prinzessin Tuvia schlägt sich mit recht irdischen Problemen herum. Liebe, Eifersucht, Entführung. Tuvia ist weder grün, noch hat sie Antennen. Sie sieht vielmehr so aus wie jede anständige Heldin eines Groschenromans. Kurvig, sexy und bis auf ein Diadem praktisch nackt. Oder gerade mal mit einem Perlenbikini bekleidet. Zumindest einige ihrer Mitmarsianer sind jedoch vorschriftsmäßige grüne Männchen, sofern sie am erotischen Wettlauf um die Prinzessin nicht teilnehmen müssen. Gut, aber das ist Fiktion. Zurück zur Wirklichkeit. Auch da existiert eine Beschreibung der Marsmenschen. 1961. Barney und Betty Hills fahren nach Hause, als ihnen lautlos ein leuchtendes Objekt entgegenfliegt. An die kommenden 2 Stunden können sich beide nicht erinnern. Erst nach zahlreichen Hypnosesitzungen kehrt das Erlebnis langsam zurück. Voneinander unabhängig berichten sie, in ein Raumschiff entführt und dort untersucht worden zu sein. Betty gibt auch eine Beschreibung der Marsmännchen. 1,30 bis 1,50 groß, mit großen schräg stehenden Augen, flachen Nasen und einem dünnen Schlitz als Mund. Die Ergebnisse solcher Entführungsberichte werden systematisch gesammelt und ausgewertet. Sie scheinen eine Reihe von gemeinsamen Merkmalen aufzuweisen. Die Opfer können sich erst unter Hypnose an das Erlebnis erinnern. Es beginnt mit einer ungewöhnlichen Erscheinung am Himmel, die übrigens des Öfteren auch von Unbeteiligten bestätigt wurde. Sie werden in das Raumschiff gebracht und untersucht, meist auf schmerzhafte und entwürdigende Weise. Besonderes Interesse gilt immer den Geschlechtsteilen. Oft werden Sperma und Eizellen entnommen. Manchmal kommt es sogar zum Sex zwischen Mensch und Alien. Dann wird die Erinnerung gelöscht und das Versuchsobjekt wieder ausgesetzt. Die meisten Opfer leiden anschließend an psychischen Störungen. Doch manche wenige berichten, dass sie wertvolle Erkenntnisse über sich und die Menschheit gewonnen oder gar eine Erleuchtung erfahren hätten. Celeste, eine exaltierte Dame aus Amerika, verkündet freimütig, sie habe in einem Außerirdischen endlich ihre wahre Liebe gefunden. I'm far away, I took a rocket trip to Mars. I flew away, 'cause life on earth was too harsh on me. Eine Reihe von wissenschaftlichen Hypothesen entstand zur Erklärung dieser Berichte. Die meisten von ihnen verweisen auf deutliche Parallelen zu mythisch-märchenhaften und religiösen Motiven. Mit fortschreitender Technologie verwandelte sich die Suche nach Marsmenschen in eine Suche nach Voraussetzungen für Leben auf dem Mars. Vor allem nach flüssigem Wasser. Im Frühsommer 2018 fanden italienische Forscher nach eigenen Angaben endlich einen See, 1,5 Kilometer unter dem Eis des Mars-Südpols. Was die übrigen Bedingungen betrifft, die Atmosphäre des Planeten ist dünn, der Druck sehr niedrig und die Temperaturunterschiede enorm. Sie schwanken in etwa zwischen plus 20 und minus 85, in manchen Regionen gar minus 130 Grad. Für die Marsmännchen bedeutet das erst einmal das Aus. Was man heute höchstens noch zu finden hofft, sind Einzeller. Aber vielleicht hatte es sie ja früher gegeben. Aufgrund von ausgetrockneten Flussläufen und Sedimenten urteilt die amerikanische Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften AAAS, dass das Klima des roten Planeten vor Jahrmilliarden viel wärmer, die Atmosphäre dichter gewesen sein muss. Und dann sind ja da auch noch die Kanäle. Und wie die entstanden, weiß immer noch niemand. Der Mars gibt Rätsel auf und beflügelt die Fantasie weiterhin. Mehr als jeder andere Planet. Die Vorstellung war also nicht, wir gehen zu dem Mond und sind zufrieden, sondern von Anfang an wollte man eigentlich über den Mond hinaus und zum Mars. Was wiederum zeigt, dass der Mars so eine Projektionsfläche ist, wo man unbedingt hin will. Immer aufregend, diese Mischung aus Wissenschaft und Mystik, Märchen und Fakten. Sie wird genährt durch Ereignisse wie die noch immer ungeklärte Story um Roswell, wo mehrere Leute behaupteten, zerstörte UFOs und außerirdische Leichen gesehen zu haben. Juli 1947. In der Nähe der amerikanischen Militärbasis Roswell, New Mexico, stürzt etwas ab. Das Militär bezeichnet es als ein unbekanntes Flugobjekt. Kurz darauf wird die Mitteilung berichtigt. Das Objekt sei ein Wetterballon gewesen. Fakten, Daten, Mystifizierungen. Es wird jahrzehntelang darüber diskutiert. 2007 erscheint ein Buch, das eine eidesstattliche Erklärung des ehemaligen, inzwischen verstorbenen Presseoffiziers von Roswell, Walter Haut, zitiert. Haut versichert darin, dass er und mehrere Experten den Fund an der Absturzstelle begutachtet hatten. Keiner von ihnen habe je ein solches Material gesehen. Dünn wie Papier, aber ansonsten wie Metallfolie und extrem widerstandsfähig. Auch geheimnisvolle Zeichen seien auf den Teilen zu sehen gewesen, die niemand kannte. In einem streng bewachten Hangar konnte er auch das geborgene Objekt betrachten. Ein eiförmiges, nicht allzu großes Gebilde mit metallischer Oberfläche. Ohne Luken, Flügel oder Fahrwerk. Dort lagen auch einige Körper unter einer Abdeckplane. Klein, wie zehnjährige Kinder. Ihre unproportional großen Köpfe waren nicht bedeckt. Er konnte sie genau sehen. Ein anderer Zeuge, auch ein Mitarbeiter der Basis, berichtete 1989 live in einem amerikanischen Regionalsender, er habe 9 UFOs gesehen, die dort unterirdisch eingelagert seien und von Wissenschaftlern untersucht würden. Er als Physiker hatte die Aufgabe, die Funktionsweise des Antimaterienantriebs zu ergründen. Der Mann berichtete zudem, dass zwischen der US-Regierung und den kleinen grauen Wesen mit den großen Köpfen und kleinen Nasen eine geheime Kooperation bestehe. All das fand in Area 51 statt, der geheimnisumwehten Militärbasis in der Wüste Nevadas. In Filmen wie Independence Day kann man die abgestürzten Aliens und ihre Fahrzeuge auch von nahem betrachten. Ansonsten ist es schwierig. Weltweit beschäftigen sich Organisationen mit der Frage von UFOs und Außerirdischen. Natur- und sozialwissenschaftliche ebenso wie militärische. Die Flut von Berichten muss untersucht werden. Was ist glaubwürdig? Was falsch? Was beweisbar? Was ist auf psychische Störungen zurückzuführen? Wo könnte sich Bedrohung auftun? Is there life on Mars? Tatsache ist, die grünen Marsmännchen tauchten auf, als der abendländische Zeitgeist die Frömmigkeit abschaffte. Zuvor war der Glaube an die Allmächtigen greifbare Realität gewesen. Alle Mythologien erzählen von Wesen, die zur Erde herabstiegen. Überall wurde an himmlische Omina und schicksalshafte Strafen geglaubt. Doch waren sie alle von Gott gesandt. Dann wurde Gott im Zuge der abendländischen Aufklärung in die Stadt Hysterie verwiesen. Und als es keinen Gott mehr gab, kamen die Aliens. Das Potenzial zur Vergeistigung und Sinnsuche ist im Homo sapiens innewohnend. Und wenn er keine Antwort von Gott bekommt, sucht er sich etwas anderes. Was es dann auch sei, es kommt vom Himmel, ist stark und unbegreiflich, strafend und heilbringend. Marsmännchen zum Beispiel. Menschen müssen sich fürchten und müssen hoffen. Vor wem und auf wen, ist fast schon egal. Denn hinter den Bildern von Heil und Bedrohung steckt immer das Gleiche, ein Gottsubstitut. Sind Marsmännchen demnach die Götter der Gottlosen? Tut man einen Schritt zurück und betrachtet das Phänomen auf geistig-psychologischer Ebene, erweist sich, es geht letztlich immer um dasselbe, um den Kampf zwischen Gut und Böse. Das steckt hinter allen Mythen und Märchen, allen archetypisch besetzten Legenden. Und so gibt es gute Außerirdische und böse Außerirdische. Und als ihr Gegenspieler zeigt die Menschheit auch ihr gutes oder böses Gesicht. Die bange Frage ist, wer gewinnt? Und wie sieht die Welt dann aus? Aber es gewinnt ja nie einer. Der Kampf geht weiter, solange es intelligentes Leben gibt. Und da wäre noch etwas. Im Online-Wissenschaftsmagazin Labour Journal sind wir auf eine bislang unbekannte Gefahr gestoßen. Dort gibt ein auf die Biochemie seltsamer Lebewesen spezialisierter Experte regelmäßig Auskunft über rätselhafte Phänomene. So auch über Marsmännchen. Er deckte eine besonders perfide Strategie auf. Um die Menschheit zu vernichten, verkleiden sich diese Aliens gern als Schokoriegel. Und verursachen so Adipositas, höchst ungesunde Fettleibigkeit. Mars. Katalin Fischer auf den Spuren der rätselhaften Marsmännchen. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus der Welt der Märchen und Mythen. Regie führte Christiane Klenz, in der Technik war Lydia Schön-Krimmer. Es sprachen Katja Bürkle und Michael Tregor. Redaktion Bernhard Kastner.